Kirmes Geisterbahn. The Conjuring, die Heimsuchung. Regie James Wan, Warner Brothers 2013. Conjuring ist alles andere als eine Geisterbahn. Es ist ein spannender, intelligenter Film, so der bekannte Filmkritiker, der auf seinem Kanal im bekanntesten Online-Videoportal unserer Zeit immer im feinen Zwirn vor den Marx-Engels-Werken sitzt. Womit er von vorne bis hinten nicht recht hat. Richtig ist vielmehr Folgendes. The Conjuring ist von Anfang bis Ende langweilig und ungruselig wie nur je ein fauler Budenzauber. Der im Film gezeigte Exorzismus ist albern läppisch. Wirklich alles in dem Film ist schon mal da gewesen, bloß um Längen besser und vor allem wirkungsvoll. Worum geht's? Ich zitiere die Google-Zusammenfassung. Carolyn und Roger Perron ziehen mit ihren 5 Mädchen, Lees Töchtern, in ein Farmhaus in Rhode Island. Als sie einen verborgenen Kellerraum entdecken, ist es mit der Ruhe schnell vorbei. Unerklärliche Vorfälle erschrecken die Parents und steigern sich zu regelrechtem Terror. Am Ende ihrer Kräfte bittet Carolyn die Parapsychologen Ed und Lorraine Warren um Hilfe. Ohne nun en Detail alles durchzukritisieren. Die Gruseleffekte von Conjuring sind meines Erachtens am besten mit solchen in Kirmesgeisterbahnen zu vergleichen. Alle wissen, was sie erwartet, bekommen es und können sich hinterher höchstens darüber wundern, dass sie sich doch das eine oder andere Mal erschrocken haben. Aus dem vernagelten Keller des Perrenhauses hätte man so viel rausholen. Quatsch, in den vernagelten Keller des Perrenhauses hätte man so vieles an Gruselschocks hineinstecken können. Aber nein, spotlightartig beleuchtetes Hausratgerümpel und ein paar gruselig guckende Frauen bzw. Mädchengesichter scheinen den Verantwortlichen genug. Selbst das Hitchcock-Zitat mit den Vögeln ist vollkommen ungruselig und läppisch und sogar ärgerlich, weil sinnlos. Die Gleichung allgemeines Gruselsetting plus plötzlich herbeiflatternde Vogelschar ist gleich in den Adern gefrierendes Blut der ZuschauerInnen stimmt nicht, wenn ihre Umsetzung daherkommt wie der Blumenwasserspritztrick eines Clowns. Die True-Story-Nummer des Films ist nichts als quatschig. Das Dämonologen-Ehepaar Warren kommt mir, gelinde gesagt, doch sehr unglaubwürdig vor. Wenn sie in einem Uni-Hörsaal stehen und einem Auditorium, das ihnen allen Humbug unangezweifelt durchgehen lässt, von ihren Exorzismen und Geisterbegegnungen erzählen, wirken alle debil. Da ginge es ja in einem Wirtshaus im tiefsten bayerischen Wald kritischer und vernünftiger zu. Und wie leicht Lorraine ihren Ed immer umstimmen kann, wenn er den Exorzismuskram ohne sie machen will, weil ihm aufgrund schlechter Erfahrungen Angst um ihr Leben ist. Da soll der einzige und hinreichende Grund ein überzeugtes »God brought us together for a reason« aus ihrer Hochzeitsnacht sein. Lol. Und dann haben sie ihr heimisches Kabinett voller über die Jahre angesammelter, von bösen Geistern besessener Gruselgegenstände, natürlich in dem normalen Zimmer im Parterre, an dem bloß ein Warnschild hängt und vor dem nicht 3 Tonnen schwere Eisentüren mit Wahnsinnsschlössern dran sind. Wo die kleine Tochter der Warrens dann lustig ein- und ausgehen kann. Schon das echte Ehepaar Warren, Dämonologen und Parapsychologen, dürften bzw. waren waschechte Schwindelkasperle. Lachen muss ich über die Info, dass die leibhaftige Lorraine Warren als Beraterin am Filmset war. Bestimmt hat sie die meiste Zeit in einem Separé-Zeltchen gehockt und ist gelegentlich in esoterisch flatternden Kleidern von einem papiernen Schirmchen gegen die Sonne geschützt übers Set gewandelt. Und die Parents, die das in echt erlebt haben wollen, hatten, wenn ihr mich fragt, entweder kollektiv einen im Tee oder waren gabelhubwagenmäßig haushohe Hochstapler gewesen. Hier noch ein besonders albernes Zitat des eingangs erwähnten Filmkritikers. Die Kinder der Protagonistenfamilie sind nicht getauft und die Eltern sind wohl aus der Kirche ausgetreten. Sie zahlen keine Kirchensteuer. In den USA gab es nie eine Kirchensteuer. PS, weil es ja ein Gaudi-Beitrag ist, gedreht wurde The Conjuring übrigens in der Conjurei.